Station Konstablerwache. Station Konstablerwache. Nächste Station, Konstablerwache. Wie schnell brauchst du, hä? Weißt du, ich geb dir korrekt hier immer, weißt du, hier Frankfurt, Konstablerwache, weißt du, ist korrekt, die Atmosphäre, weißt du, korrekt, ich geb korrekt, weißt du, immer meine Top, immer korrekt, weißt du, ja, ich geb dir korrekt 150, für korrekt, weißt du, Frankfurt, immer korrekt, viel Frauen, weißt du, ich Konstablerwache, ich 6 Jahre lang, weißt du, mir kann keiner zeigen, wo er lang, nein, ich schwör, ich bin korrekt, Mann, weißt du, viel Käse, viel Haschisch, weißt du, immer korrekt, ich geb dir korrekt 150, nein, immer korrekt. Nächste Station, Konstablerwache. Es folgt die Durchsage. Gibst du korrekt, Lein? Gib ich dir immer korrekt, weißt du, ich bin korrekter Mann. Station Konstablerwache. Gibst du korrekt, Lein? Gib ich dir immer korrekt, weißt du, ich bin korrekter Mann.